Die Legende von der Dirne Evelyn Rue. Joho, iho, joho, iho. Als der Frühling kam und das Meer war blau, da fand sie nimmer Ruh. Da kam mit dem letzten Boot an Bord die junge Evelyn Rue. Sie trug ein härenes Tuch auf dem Leib, der schöner als irdisch war. Sie trug kein anderes Gold und Geschmeid als ihr wunderreiches Haar. Herr Kapitän, lass mich mit dir ins heilige Land fahren. Ich muss zu Jesus Christ. Du sollst mitfahren, Weib, weil wir Narren und du so herrlich bist. Er lohnt's euch, ich bin nur ein armes Weib, mein Seel gehört dem Jesus Christ. So gib uns deinen süßen Leib, denn der Herr, den du liebst, kann das nimmer mehr zahlen, weil er gestorben ist. Sing, mein Kind, heil nicht mehr, eins, mein Kind, kehr ich her, hau je gut, Liebling, oh. Die Sonne, der Weiß, von dem Wind ist der Preis, farwell nach der Zeit der Reis. Sie fuhren hin in Sonn und Wind und liebten Evelyn Rue. Sie aß ihr Brot und trank ihren Wein und weinte immer dazu. Sie tanzten nachts, sie tanzten tags, sie ließen das Steuern sein. Evelyn Rue war scheu und war so weich, sie waren härter als Stein. Der Frühling ging, der Sommer schwand, da ward sie wie ein sieches Matt. Herr Kapitän, wann kommen wir in des Herrn heilige Stadt? Der Kapitän lag in ihrem Schoß und küsst sie und lachte dazu. Und ist mir schuld, dass wir hinkommen nie, so ist es Evelyn Rue. Watschel, wenn du bist ein Trankenseeler. In dem Morgen. Hey, hey, abgereist. Ho, hey, abgereist. Hey, hey, abgereist. Early in the morning. Sie tanzte nachts, sie tanzte tags, da ward sie wie ein Leichnam matt. Und vom Kapitän bis zum jüngsten Boy, sie hatten alles, sie sagt. Sie trug ein Seidengewand auf dem Leib, der sich und voll Schwielen war. Und trug auf der entstellten Stirn ein schmutzzerwühltes Haar. Sieh dich, Herr Jesus Christ, mit meinem sündigen Leib. Du darfst nicht gehen zu einer Hur und bin ein so arm Wein. Sie lief wohl lang von Rad zu Rad und Herz und Fuß tat ihr weh. Sie ging wohl nachts, wenn's keiner sah, sie ging wohl nachts in die See. Sie ließ sich den dunklen Wellen und die wuschen sie weiß und rein. Nun wird sie wohl vor dem Kapitän im heiligen Lande sein. Jo. Als im Frühling in den Himmel kam, schlug Petrus die Tür ihr zu. Gott hat mir gesagt, ich will nicht haben die Dirne Evelyn Rue. Doch als sie in die Hölle kam, sie riegeln die Türen zu. Der Teufel schrie, die will nicht haben, die fromme Evelyn Ruh. Da ging sie durch Wind und Sternenraum und wanderte immer zu. Spät abends durchs Feld sah ich sie schon gehen. Sie wankte oft, nie blieb sie stehen. Die arme Evelyn Ruh. Der sonnende Weiß von dem Wind ist der Preis. Farvel nach der Zeit, hat der Reis.